Der Zentralvorstand des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas veranstaltete am 20. Oktober in der Stadt Saribon, Bezirk Nordwanghae, den 3. Nationalen Wissenschaftlichen Kongress und Technischen Lehrgang für Pilzzucht. Aus über 20 Einheiten wie dem Zentralen Pilzinstitut der Staatlichen Akademie der Wissenschaften nahmen die Wissenschaftler, Techniker, Forscher und Mitarbeiter und Pilzzüchter daran teil.